Ich wollte immer wieder einen Salon im Altersheim einrichten. Scherentango. Man hat immer Spaß und es ist niemals langweilig, ne? Also, ne. Die Friseurmeisterin Peggy Polos und ihr Seniorensalon. Jetzt habe ich ja diesen wunderschönen Button überall immer kleben. Ich kann zaubern und dann sagen sie immer, ja, Peggy, das ist auch so, das merkt man sofort, ne? Feature von Johanna Fricke. Geht ja nicht nur immer um die Frisur. Wenn sie alle sich freuen, dass sie einen Eierlikör trinken können oder mal einen Sekt trinken und man quasselt dann einfach nur mal dummes Zeug, ne? Und das ist einfach nur schön. Und das Wichtigste ist, ich muss die schon, möchte die gerne kennen, ne? Und am besten auch noch die Lebensgeschichte dazu, ja, ne? Jetzt sind wir angekommen auf Arbeit. Jetzt werden wir mal hier gucken, was uns der Tag so alles bringt. Oh ja, die Anna ist auch schon da. So, dann legen wir mal los heute. Wir kämpfen mal eine Runde, ne? Peggys Salon liegt im Erdgeschoss eines Leipziger Pflegeheims. Während sie ihren Arbeitstag beginnt, bereitet sich ein älterer Herr auf seinen täglichen Frühsport vor. Er verlässt seine Wohnung und läuft in gemächlichem Tempo die Straße entlang. Die Leute drehen sich nach ihm um. Manche grüßen ihn. Auf einem Sofa im Foyer des Pflegeheims wartet Frau Meier. Ich warte, dass die Zeit vergeht. Um Viertel drei gehen wir Kaffee trinken. Das ist noch Kaffeezeit. Und um drei ist nachher das Konzert heute. Vom Chor der Baugenossenschaft Leipzig e.V. Frau Riese hat Besuch von ihren großen Kindern und wartet auch auf ihren Friseurtermin. Das sind meine Kinder, große Kinder, schön. Und Frau ja, Riese. Das, guten Tag. Da warte ich immer drauf. Wenn die kommen immer montags, meine Kinder. Warum montags, das weiß ich selber nicht. Das hat sich so eingebürgert und da bringt die immer drei solche Päckchen Knackwurst mit. Und die müssen aber eine Woche reichen. Und die reichen aber meistens nicht. Und da sagen sie zu mir, da musst du eben besser einteilen. Kannst du die nicht so hintereinander essen? Da teilst du doch besser ein. Aber das kann ich immer nicht. Das ist auch nicht gut. Naja. Und Herr Schulz denkt auch über einen Haarschnitt nach. Nee, das ist nicht nur wegen der Schönheit. Ich gehe auch nicht nur wegen der... Ich sage, wir Männer sind von Natur aus schön. Wir brauchen uns nicht schön machen lassen. Aber ich mag keine langen Haare. Oh, das ist eine Krankheit. Ja, und dann lasse ich mir immer hier schön kurz schneiden und dann reicht das 4-5 Wochen und dann gehe ich wieder hin und dann macht sie mich wieder hübsch. Ja. Hast du wieder jemanden zum Flirten gefunden? Ich sage, ah, ja, hübsch. Aber denk dran, das kommt immer ins Radio, ne? Wenn meinst ich das dann du, höre, werde ich eifersüchtig. Ich gehe kaputt. Ich spreche leise, dass es nicht so hört. Dass ich nicht höre, jawohl. Scherentango steht auf der Tür zum Salon. Thank you. Innen hängt ein Schild an der Wand. Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen. Außer Frau Riese ist auch Frau Gärtner schon da. Wir sind gar nicht zum Friseur gegangen, wir haben es nur eingedrehte Haare. Und da hat es lange gedauert, ehe ich zum Friseur bin. Ich weiß bloß, meine Mutter, die hatte einen Zopf und die hatte den Zopf abschneiden lassen. Na, das war ein Theater. Da hat meine Mutter, die hat der wollte die gar nicht wieder reinlassen. Sollte bleiben. Und ich war doch im Fernmeldeamt. Oder Pfeffer weg. Oder dann hat mir einer, ein Soldat, der kam, der hat aus dem Krieg gesprochen und erzählt. Und die durften nur 3 Minuten reden. Und der musste wieder an die Front. Und da habe ich gedacht, oh nö, lass den noch ein bisschen reden. Und da habe ich ihn reden lassen, länger. Und was war das Ende von Lied? Ich war auch überwacht worden, musste zum Vorstand. Und da sagt er zu mir, Fräulein Grossmann, ich hieß früher Grossmann, Sie müssen einen Verstoß. Sie haben länger sprechen lassen als 3 Minuten. Ich sage, der musste wieder in den Krieg, wo weiß, ob er seine Angehörigen noch mal wieder sieht. Das hat nichts damit zu sagen, Sie kriegen den Verstoß. Naja, das war's. Machen wir die mal richtig duften, frisch, ne, die Haare. Hier, Frau Steinreicher, her. Mhm. Können Sie rüberkommen, ne? Aber ich habe noch schöne Musik mit. Ja, das ist gut, aber eigentlich können Sie doch selber gut singen, ne? Wieso? Ich sing doch immer. Ja, wo denn? Wo singen, ne? Wo sing ich denn? Das letzte Mal haben Sie doch auch gesungen, ne? Wo wir Lehrgang hatten, ne? Ja, aber jetzt habe ich da, was habe ich denn da gesungen? Weiß ich nicht mehr, aber irgendwas haben Sie gesungen, ne? Ah. Wo wir Farblehrgang gemacht haben, ne? Ja, ja, und das hat lange gehalten. Zum Farblehrgang, das war gut, ne? Hm, zum Farblehrgang, ne? Na, das war klasse. Da war Frau Steinbrecher mein Modell, war unser Modell. Ne? Und da hatte ich auch eine CD mit. Und da habe ich sogar eine angesagt. Und da habe ich sogar hier mit der getanzt. So, können Sie mal sehen, was hier alles in den Salon zu machen geht. Geht gut, ne? Immer wenn Geburtstage anstehen, egal, und ich weiß, dass die bald irgendwie schön sein müssen, habe ich goldenen und silbernen Glitzer. Und dann werden sie beglitzert sozusagen. Ne? Ja, kriegen sie immer Glitzer auf die Haare, ne? Das finden sie alle ganz toll, ja, ne? Muss man also nicht nur zum Fasching machen, ne? Man fühlt sich wie eine Prinzessin, ja. So soll es auch sein, wenn man Geburtstag hat, ne? Also das habe ich immer da, Glitzer. Das muss sein, ne? Und leider, das muss man sich auf Vorrat immer kaufen, weil das so ein Saisonprodukt ist. Und das gibt es immer nur so zur Faschingszeit, ne? Aber das brauche ich, ne? Also vielleicht brauche ich das auch, aber vielleicht brauchen die Omas das eigentlich gar nicht, ne? Aber ich finde es schön, wenn sie glitzern zum Geburtstag, ne? Viele, die nur auch älter sind, die erzählen nun auch so von der Jugend und wie sie immer tanzen gegangen sind und so. Und die Frau Meier, die jetzt auch bei uns, die ist jetzt auch so hinfällig, die sagt, wir waren immer die Ersten auf dem Saal, wenn ein Walzer losging, da sind wir gerannt wie die Wilden, dass wir ja vorne waren und das kannte ich ja nun nicht so. Ich war dann noch ein bisschen jünger und das habe ich nun nicht so kennengelernt. Und dann machen die auch immer mal hier Feiern und nun haben wir wieder bald Fasching. Aber ich bin leider nicht so für Fasching. Ich gehe zwar mit, aber wir haben früher hier in Leipzig viele Jahre her, da waren wir ganz jung, da haben die hier mal Fasching machen wollen. Das, ist nichts geworden. Weil die Leute, die sind nicht hier so wie in Köln oder in Mainz oder drüben, ja, absolut nicht so. Und das hat nicht geklappt hier. Ja. Der Sachse, der ist helle, das weiß die ganze Welt. Wenn er einmal dämlich ist, dann hat er sich verstellt. Gar nicht, dass er der Adler gedistelt. Sie kennen sie doch auch, einen Adler, ja? Ja, einen Adler, genau. Ne? Ich. Ja, der sitzt an meinem Tisch. Ach, Adler, ja. Ja, der Adler, der ist der natürlich. Der kommt auch zu Ihnen. Der kommt heute, ja. Ne? Aber Adler ist Filou, ja, der macht alles. Der Bastelkünstler. Ach, der ist, ja. Und ist auch sehr beliebt. Das ist ein Charmeur. Der ist schon selber so spaßig. Ja, der hat schon überall dann was. Ja, im Moment, was ihm im Moment einfällt, da hat er dann immer einen Spruch oder irgend so einen Witz auf Lager. Manchmal, da habe ich auf meinem Blog mit und da schreibe ich auf, was alles ist. Den nächsten Tag, da sagt er, ich weiß nicht mehr, was ich da gerade erzählt habe. Ja, dann ist das wieder vergessen, das ist wieder was anderes, ja. Schenkt ein Mädchen dir die Huld und das Ding, mit dem sie bullt, zum ehelichen Betriebe, das ist Liebe. Und wenn das Ding verschrumpelt ist und du nimmst dir keine neue, das ist Treue. Bevor du stirbst und einziehst in die Fremde, rasier dich noch, zieh an ein sauberes Hemd. Du musst dir noch eine Krawatte drechseln, danach kannst du die Wäsche nicht mehr wechseln. Im Scherentango-Salon geben sich Peggys Kunden die Klinke in die Hand. Sie trinken Eierlikör und bringen Neuigkeiten. Zum Beispiel von einem älteren Herrn, der die Straße entlang läuft. Ja, ich bin da aus der Kaufhalle rausgekommen und zur Straßenbahn gelaufen, der Georg-Schumann-Straße. Da kommt mir ein Halbnackter entgegengelaufen. Ein älterer Mann, graue Haare, über 70 eingeschätzt. Und ich denke, mein Gott, was macht er da? Aber er lief so gut und so konzentriert, also es war kein Verrückter. Und da ließ sich nicht stören, weder durch Autos, die dort lang fuhren, oder durch Leute, die dort lang liefen. Der macht das schon nicht das erste Mal und war wahrscheinlich auch gut auf die Temperatur eingestellt, denn es waren so, so an die 5 Grad plus. Irgendwann mal, da war Frau Knoll mit mir hier im Laden alleine und auf einmal hat Frau Knoll gerufen, da ist er, da ist er. Ne? Habe ich sofort mein iPad rausgeholt und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich fotografieren, ne? Als ewige Erinnerung. Ne? Das ist, und immer wenn ich das jemandem zeige, dann so, wer ist denn das, wer rennt denn da so? Ne, ja? Also das ist schon echt sehenswert. Ne? Der kam dann wieder und wieder und noch eine Runde ist er gelaufen. Ne? Und er war immer nackt obenrum. Ja, ne? Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ne? Also waren bestimmt minus 15 Grad draußen. Ne? Ja, eine Pudelmütze, das war eigentlich das Einzige, was er aufhatte. Ne? Eine Pudelmütze und ein paar Turnschuhe. Ja, ne? Wo ich denke, meine Güte. Ne? Und er ist, glaube ich, so um die 85. Ne? In der Trier, ne? Also jünger ist er auf keinen Fall, ne? Und die haben mal erzählt, er kommt aus Sibirien, ja, also das würde mich jetzt nicht wundern, ne? Also, ne? Also wie man so rumrennen kann bei der Kälte, ne? Mich wundert einfach nur, ich würde ihn gerne mal fragen, warum er sich nicht eine andere Strecke aussucht zum Laufen, ne? Ne? Also weil hier so an der Straße, ich würde immer Wald oder irgendwie vielleicht ein Park. Hier gibt es auch einen Park, ne? Ja, ist ja in der Nähe. Warum rennt er jetzt nicht im Park? So. 404 hier links, das ist mein Appartement. Arthur Schulz. So. Der Diftler. Der Filou. Mach ich jetzt mal auf. Die Wände in seinem Zimmer sind mit Diplomen und Medaillen behängt. Suchen Sie sich ein Plätzchen. Auf einem Schränkchen stehen eine kleine Kanone, ein Pferd und andere Plastiken aus Metall. Ja, so. Ja. Urkunde. Alles meine Sportsurkunden. Ja, das ist aber schon eine Weile her jetzt. Aber jetzt geht's nicht mehr so. Meine Luft reicht nicht mehr. Hier habe ich auch noch welche. Ja, sehen Sie, das geht nicht mehr. Nee. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ja. Vom Beruf bin ich Schlosser und Schmied. Ich habe Pferde beschlagen. Ja, auch eine schöne Arbeit. Ja, und Maschinen repariert und alles Mögliche geschmiedet. Aus Metall, aus Eisen und getrieben aus Blech. Und heute habe ich Pappe. Ich gehe in den Container und da ist Pappe. Pappe. Und aus der Pappe mache ich dann so Verschiedenes. Ja, ich hatte auch eine Ausstellung. Hier gucken Sie da das Bild. Ich hatte eine Ausstellung von meinen Produkten. Im Foyer unten. Ja, da haben die von der Ergotherapie, die Damen, die haben das organisiert und da hat man das alles, was ich da so gemacht habe. Ja, so alles Mögliche. Ja, da habe ich eine Kuh, die habe ich auch mal gemacht. Ja, naja, wissen Sie. Ja, und wie ich schon gesagt habe, ich kann nicht stille sitzen. Aber meistens, wenn ich mich dann abends gewaschen habe oder geduscht, gucke ich die Nachrichten, die gucke ich immer. Und dann bin ich oft so müde, dass ich dann schlafe. Wir denken manchmal, das sind vielleicht Schlaftabletten, die wir mitkriegen, weil wir immer alle so viel schlafen. Ich weiß es nicht, aber oder weil wir eben nicht groß machen. Ich lege die Wäsche, das aber auch alles. Ja. Ja, und dann habe ich hier, wie gesagt, ein Englischbuch. Aber was mache ich? Ich schlage es auf, gucke rein, klappe es zu und das war's. Wissen Sie, wer das ist? Die ist im anderen Laden. Aber ich. Wer ist es gleich? Na? Warte, Papa. Ah, komm ins Kopf. Die Marie Mathieu, ja. Die singt auch gut, ja. Und wissen Sie, wer jetzt auch mal lange im Fernsehen immer war, wer auch gut gesungen hat, schon immer der. Nana Muscori, die ist auch schon 80 Jahre. Was? Ja. Die ist schon 80? Die ist schon 80 Jahre. Ja, das ist eine Bildungslücke, das müsst ihr wissen. Der Peter Alexander, der ist mit 84 gestorben. Er war auch unter der Roy Black mit 49. Ja, nee, der hat... Tja, Krankheit und was alles ist, naja. Ah, der hätte auch noch leben können, der war ein hübscher Mann. Ah. Wenn der immer so gesungen hat. Ah. Denn ich war mal am Wörthersee. Das war 2003. Da war ich mal dort in dem Hotel, wo die Filme gedreht worden sind. Hier. Ein Schloss am Wörthersee ist doch bekannt, die Filme, ne? Ja. Da habe ich gesagt, ich muss das mal alles fotografieren. Na, alles können sie nicht fotografieren, aber einen kleinen Einblick können wir ihnen geben. Aber angeguckt, die Zimmer, also wunderbar. Da kostet eine Nacht 3,50 Euro und mit allen toten Teufeln, das kannst du dir nicht bezahlen. Ne? Aber der Ausblick und die Zwitz und alles, wunderschön, war klasse. Also ich will mal sagen, vielseitig. Schwere Operette geht auch noch, zum Beispiel hier. Die Fledermaus und so weiter, alles fort. Ich brauche das für mein Immunsystem. Ich bin jetzt momentan, war ich viel krank, Krankenhaus, das spielt ja keine Rolle, aber habe ich viel durchgemacht, ich muss auch gehen und so. Aber wenn ich jetzt da mal wohin gehe, wo ich mich mal amüsieren kann, das tut mich wieder aufleben lassen. Ne? Zum Beispiel, zum 8. März war ich in dem Tanzhaus. Da habe ich getanzt, habe mich die Tänzer geholt zum Tanzen, die haben sich gefreut. Und dann habe ich zum Beispiel habe ich dann gesagt, ich möchte auch mal mit meinem Sohn tanzen. Und da habe ich getanzt mit denen. Und wissen Sie was? Na, drei kleine Italiener, die träumen von Napoli, Marina und Lena, die können so gern, was sie... Mein Udo, das ist mein Sohn. Ne? Und das ist ein ganz attraktiver Mann mit einer Wespentaille. Ne? Und habe ich gesagt, Frau Geisler, ich kenne nicht Ihren Udo. Mein Udo, der spielt die erste Geige, ne, im Gewandhaus. Ne? Ich dachte, no, das ist ja toll, dass der Udo das macht. Ne? Und, und dann hat sie gesagt, ja, Peggy, weißt du, wo der Udo jetzt ist? Nein, habe ich gesagt, weiß nicht. Ne? Aber der Udo ist beim Papst. Ne? Und da spielt er dem Papst ein Ständchen. Ne? Und und stell dir vor, der Udo hat nichts beim Papst zu essen bekommen. Ne? Er musste auf die Straße gehen und sich was zu essen suchen. Ja? Das war herrlich, das war so herrlich. Ne? Kaffee und Tee, oder? Ne? Kaffee Peggy, glaube ich. Kaffee Peggy, ja. Mach ich noch einen Kaffee. Ne? Also Drogerie haben wir ja jetzt schon seit Oktober. Ne? Also von der Schuhsohle bis zum Fleischerladen, Würste haben wir auch manchmal schon verkauft. Peggy schneidet nicht nur Haare. Knackwürste. Sie kauft auch für ihre Kunden ein. Aber diese Woche waren es Schuhsohlen, ja. Also wir sind da ganz individuell, ja, was jeder möchte, ne? Aber ist ja schön, da freuen sie sich, kommen dann Montag freudestrahlend an und sagen, und Peggy, hast du alles eingekauft? Ja, ich habe alles eingekauft, ne? Tempotaschentücher, Duschbad, ne? So gängiges Zeug. Ne? Und manchmal ist es eben auch Schuhsohlen oder Chanel-Seife. Ne? Hält 3 Monate, wenn du dich jeden Tag damit wäscht. Ne? Habe ich jetzt in Erfahrung gebracht. Ne? Alle 3 Monate muss ich Chanel-Seife kaufen. Ne? Okay. Kann man alles bestellen. Herr Vogel, ich habe noch eine Limonade da. Ja. Ne? Wollen Sie noch eine Limonade? Mhm. Fanta oder Sprite? Also alle beide. Alle beide gleich? Ja. Und Schokolade auch? Wir haben alle Betreuer, ja. Bei mir macht sie die Tochter alles. Da kümmere ich mich um gar nichts. Die bringt mir immer noch ein bisschen Knackwurst mit. Genau. Die esse ich so gerne. Riese ist Knackwurst-Fan. Ja. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel Knackwurst isst. Früher hatten wir eine, die ging immer einkaufen und die war jetzt wieder mal da. Die kommt ab September wieder, geht aber nicht mehr einkaufen, sondern soll so Leute rumfahren. Ach so. Ja, aber die kommt nur dienstags. Das lohnt sich ja kaum, aber das geht uns nichts an. Das müssen hier die Oberen wissen, was sie machen. Hm. Die haben auch viel Arbeit. Dann haben sie ja gestern nun wieder das alles aufräumen müssen, was draußen war, ja, wo wir den Sport hatten. Gestern war Sportfest. Haben sie ja gekegelt, Frau Riese, ne? Ja. Und eine Goldmedaille gewonnen. Ja. Riese hat eine Goldmedaille. Das war Zufall. Ach, Frau Riese, ist doch nicht Zufall. Na ja, da gehört ein bisschen Glück dazu. Frau Riese hat Glück, ne, genau. Und dann hat man noch Ringe werfen und Torschießen und Handtaschen werfen. Ja, ja, so kann es einem gehen. Gedanken einer Seniorin. Es ist mir aufgefallen, dass alles weiter entfernt ist als vor einigen Jahren. Es ist sogar zweimal so weit zur nächsten Straße in Ecke. Und ein Hügel war da früher auch nicht. Ich hatte Bücher auch gehabt, die Naturwissenschaften, die Vögel, die Fische, die Reptilien, die Säugetiere und der Mensch gehört mit dazu. Ja, so viel Verschiedenes, ja. Und Bücher und Zeitschriften werden mit viel kleineren Buchstaben gedruckt. Nach dem Tod passiert gar nichts. Das ist genauso. Das ist genauso, als wenn wir jetzt ein Hähnchen schlachten und es verarbeiten und essen. Dann ist es weg. Es hat gelebt, es ist getötet worden und es ist zu Ende. Und genauso ist es mit uns. Ich sage, der Mensch lebt seine Zeit. Ja. Sogar Menschen haben sich verändert. Einerseits sehen sie jünger aus, als sie sind. Andererseits fühlen sie sich älter. Und gestern habe ich mir das Fußballspiel angeguckt. Dortmund gegen Bayern. Riese ist nämlich jetzt Fußballfan geworden. Und Fan von Peggys Schwester Conny Polas. Die Bayern sind so arrogant. Sie war 2003 Fußball-Weltmeisterin. Außerdem vierfache Champions-League-Siegerin und Rekordschützin der Champions League mit 48 Toren. Ich habe ja das Bild bei mir in der Anbauwand von ihr mit dem Autogramm. Ja, ah, genau. Das steht immer in meiner Anbauwand. Genau, sie war auch schon mal hier gewesen, ne? Da haben sie sie ja gesehen. Ja. So, Frau Riese. Ich danke sehr. Bis in 8 Tagen, ja? Ja. Wie immer. Wie immer. Mhm. Dankeschön. Bitte, bitte, der Wagen kommt schon angerollt. Schönen Tag noch, ja? Allerseits. Danke, bitte schön. In Leipzig mit bei, das war Benefizgala, beste Sportlerin des Jahres war das. Ne? In so einem, da saß man neben Heike Drechsler, das werde ich nicht vergessen. Ja, ne? Da war man, hat sie mich mitgenommen, ja. Ne? Oh, habe ich gedacht, mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, ne? Da habe ich mir extra ein Gala-Kleid geholt und so. Ja, also, war schon aufregend, ja. Ne? Und man hat auch manchmal, ich hatte so einen schönen Vorfall mal, da bin ich etwas wieder mal zu schnell gefahren, ne? Und habe ein bisschen telefoniert am Steuer und dann habe ich immer von Conny eigentlich ein Autogramm im Auto, ne? Und dann hat er das mitgekriegt, dass ich auch so heiß und dann hat er gesagt, naja, okay, aber nur wenn ich das Autogramm kriege, ne? Dann können sie fahren, ne? Dann wird er weiterfahren. Ne? Das war, habe ich gesagt, ja, nochmal Glück gehabt, ne? Nee, ich gönne das. Also ich finde das sehr schön. Ne? Bin überhaupt nicht neidisch oder sonst irgendwas. Nee, das sind wir. Nee, so sind wir nicht. Ne? Sind wirklich noch ehrliche Menschen, die es auch wirklich so meinen. Ja, wenn wir diejenigen mögen und nicht irgendwie verkrampft oder vor irgendwie komisch, weiß auch nicht, ne? Oder egoistisch. Ne? Am so wie es gewisse Jahre wird, sind's gereiht und abholt. Also jetzt da krasna Semje, Semje Česka, domov moj. Warum habe ich das aufgenommen? Warte mal, ich muss mal überlegen. Ich habe das aufgenommen, weil ich Frau Geißler ganz toll fand. Und die Frau Geißler war eine ganz interessante Frau und immer lustig. Und ich habe mich vor allen Dingen habe ich mich mit ihr sehr gut verstanden. Sie war aus Böhmen, ne? Und ist da eben auch aufgewachsen und konnte halt die tschechische Sprache, ne? Unter anderem auch die Nationalhymne. Und die hat sie so gerne gesungen. Und dann haben wir Haare gemacht und auf einmal sagte sie zu mir, soll ich mal die tschechische Nationalhymne vorsingen? Semje Česka, domov můj, na Tatrovska blízka hromití v opíju, na Tatrovska blízka hromití v opíju, zas to města, bratře, večer oni, ztratia Slováci odíju. No? Das war Frau Geißler, ne? Wie sie lebt und lebt. Ne? Aber leider ist sie nun verstorben. Ne? Schade. Ne? Also ich hätte ihr gerne noch weiter die Haare gemacht. Ne? Und sie wäre bestimmt auch gerne noch gekommen. Ne? Aber naja, leider nicht zu ändern. Ne? Nun ist sie nicht mehr unter uns. Ne? Aber schön war es mit ihr immer. Ne? Wir wollen schon lange mal mit Ihnen reden. Ja, danke. Ne? Ja, guten Tag. Haben Sie heute mal Lust, zu uns vorbeizukommen? Ne? Wenn Sie fertig sind. Ja? Kommen Sie noch? Zehn Runden. Ja. Zehn Runden. Zehn Runden und dann? Fünf und 40 Minuten. Gut, kommen Sie dann mal vorbei? Also 6 Kilometer. Ja, 6 Kilometer und dann kommen Sie mal vorbei. Ja. Ja? Super, ja. Hier rein, ja, ne? Ja. Kommen Sie hier rein, ja. Ja? Ich laufe. 30 Jahre. 30 Jahre, вот так. Das ist ja toll. Minus 25. Minus 25 Grad. Das ist doch schön, oder? Das ist toll. Das mag ich, ne? Das ist schön. Das habe ich selbst auf mein Handy und meine Tochter singt immer da auch mit, ne? Das klingt gut, hä? Ich kenne das gar nicht. Ne? Ein bisschen Frieden von Nicole. Komprisiegerin. Ne? Ja. Oh, wunderbar. Einwandfrei. Dankeschön, ja? Die über mir sind. Und meine Wind. Wind. Ein bisschen Sonne auf diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen. Ein bisschen Friede, ein bisschen Wärme, weil alle gehen. Jetzt sehe ich gut aus. Jetzt sehe ich aus wie Robin Hood in der Sonne. Oh! Ja, Daniel spielt, der hat einen Schnuppen. Ich war verheiratet, ich hatte eine Wohnung, eine Neubauwohnung. Und meine Frau war über Nacht plötzlich gestorben. Abends ging sie noch gesund ins Bett und früh stand sie nicht mehr auf. Und mit mir war es auch nicht so rosig. Ich bin auch egal umgefallen. Bin einkaufen, ich hatte keine Probleme, wissen Sie, mit dem Haushalt. Wie so manche Männer, die bei denen brennt das Wasser an beim Kochen. Ne? Ne, diese Probleme hatte ich nicht. Ich kann kochen, kann braten, kann alles sowas kann ich machen. Da hatte ich keine Probleme. Aber wissen Sie, das Problem war, wenn ich jetzt einkaufen ging in die Kaufhalle, und das war ein ganz schönes Stückchen. Und da hatte ich oft eine Platte gemacht, schlapp, zusammengebrochen, umgefallen. Da hat man mich aufgesammelt und ins Krankenhaus geschafft. Und alles sowas. Und dann hatte ich immer mal in meinem Zeitungskasten eine Werbung von hier, vom Pflegeheim. Dann habe ich mir das so überlegt. Die suchen doch einen wie dich. Ja, haben die gesagt. Und weißt du, du hast Glück, es ist gerade jemand gestorben. Na, ich sage, ich nimm's gleich. Zwei Schwiegertöchter gehen baden. Das kann bestimmt nicht schaden. Die erste ist gleich ersoffen, von der zweiten wollen wir soffen. Und der Peggy sagte eben heute, ich habe aber mit niemand drüber geredet, weil mir das unangenehm ist. Die erfahren das ja sowieso. Der Herr Stolpe wäre gestorben. Das war auch, der kriegte immer keine Luft und hatte hier so ein Apparat. Und das war ein ganz netter Mann. Und da sagt sie mir heute, der ist gestorben. Ich sage, das tut mir aber wirklich leid. Ich sage, aber was soll man machen? Es ist einmal nur hier der Endstation und hier ist Schluss. Und hier sind wir irgendwie alle mal dran. Das hilft nur alles nichts. Und hier sind auch schon viele gestorben. Ja. Aber wissen Sie, es gibt auch heutzutage, in der heutigen Zeit, die Leute sind auch heutzutage manchmal, wie soll ich mal sagen, in Missgunst und die gönnen ihnen das nicht. Die sagen, ach, du kannst dich daheim hinsetzen, du brauchst nicht mehr tanzen zu gehen und du bist doch nur schon alt. Und ja, jetzt kommt das Wort. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und wenn man so tanzen geht und wenn man so sein Idol hat, ist das wie, als wenn du in Urlaub fährst. Kannst du keinen leisten, also musst du versuchen, zu Hause was aus deinem noch zu machen. Der Meinung bin ich. Sagen Sie mir, wenn ich zwischen Quatsch quatsche. Das sind alles wichtige. Es sammelt sich eine ganze Menge zusammen. Watteschnur brauchen wir. Ne? Blondierung ist auch ultra wichtig. Im Salon macht Peggy Inventur. Ohne Blondierung geht gar nichts. Ne? Und jede Menge Haarkuren für feine Haare, für strapazierte Haare. Ne? Ein Schrank voller Shampoos, Haarkreide, Tönungen. Also wenn es heiß wird, dann kriegen die alle ein Eiswasser auf den Kopf. Ne? Dann zieht sich die Kopfhaut zusammen. Aber das ist ganz gut im Sommer, weil es kühlt sehr. Ne? Das mögen sie total. Ne? Hast du wieder Eiswasser? Ja, habe ich Eiswasser, ne? Wollen sie das alle einmassiert haben. Ne? Das sind so kleine Dinge, die dann sie, also das Leben noch ein bisschen schön macht. Ne? Das möchte ich unbedingt. Ne? Sie haben nicht mehr viel hier im Heim. Ne? Und deshalb möchte ich, ja, dass sie sich einfach wohlfühlen und sagen. Und manchmal kommen sie auch einfach nur und sagen, oh, können wir uns hier auf der Couch sitzen? Ja? Wir stören auch nicht. Ich sage, setzen sie sich hin. Ja, wir gucken so gerne hier auf die Straße raus und gucken ihnen gerne zu. Ne? Und ich sage, ja, eh sie auf dem Zimmer sitzen und versauern, ne? Können sie auch hier runterkommen und gucken. Ne? Also, ja. Ja, und als wir ihn kennengelernt haben, nun endlich mal auf unserer Couch, war es ja gar nicht so einfach, ihn zu verstehen. Aber wir hatten ja eine tolle Übersetzerin, ne? Und meine Kundin, die hat das dann gemanagt, die Olga. Nicht schön, schön, schön. Woher kommen Sie? Also genau? Ну, Закаляться. Я начал четвертого, ну считайте так, четвертый класс школы. Значит, очень давно. Юрий stammt aus der Industriestadt Rostov am Don. Значит, папа просто мне сказал, что. Er muss laufen, und weil sein Vater hat ihm erzählt, dass wenn er läuft, bleibt er gesund. Ja, war ein sportlicher, der Vater ist auch wahrscheinlich immer gerannt. War eine sportliche Familie und deshalb hat das Juri beibehalten. Und я начал закаляться. Закалялся я как? Значит, ничего, я долго могу говорить, много. Я раньше стеснялся, думаю, ну что это я побегу. Ну, люди ходят, а я тут да еще и раздетый. Wenn am Tag läuft, vielleicht ist es nicht so schön, alle Leute gucken, was ist für ein alter Mann, oberkörperfrei. Er lebt sehr gesund, ohne Rauchen und ohne Alkohol. Alkohol nur bei Partys, ab und zu mal einen kleinen Wodka, ne? Aber ansonsten nicht. Ne? Und ja, und viel, bevor er 40 war, hat er gesagt, hat er ganz viel saure Gurken gegessen, ne? Jeden Tag mit seiner Tochter zusammen und irgendwann hat er gesagt, ab 40 isst er das nicht mehr und er heute hört auch auf, ab 40 ganz viel Zucker zu essen und kein Salz mehr. Ne? Minusgraden läuft er. Und weil die Leute denken, er ist verrückt, so zu laufen, hat er immer in der Hosentasche einen Pass dabei. Und das ist ein Pass von der Bild-Zeitung, ein Artikel von der Bild-Zeitung. Er wurde schon mal von der interviewt. Und das zeigt er immer vor allen, die jetzt zu sagen, was ist mit ihnen los, was machen sie? Ne? Und die Frage war dann auch noch an ihn, warum geht er denn nicht im Park laufen? Und da hat er geantwortet, im Park ist zu viel Sauerstoff. Ne? Also das fand ich jetzt sehr lustig, ne? Weil eigentlich das ist ja ruhiger im Park. Aber das will er nicht. Ne? Also sagt, das gefällt ihm nicht. Nur, bis doch, wenn das eben so seine Laufstrecke ist. Я взял, вырезал вот это у меня есть. Вот когда я бегаю, у меня лежит это в кармане. Это как аусвайс. Als Juri 9 Jahre alt war, 1942, wurde Rostov von den Deutschen belagert. Die Familien flohen auf kleinen Booten über den Fluss Don und wurden beschossen. Nur wenige erreichten das rettende Ufer. Juris Familie war eine von ihnen. Abends hatten wir noch Besuch, da haben wir noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Und alles in Ordnung, so, und alles okay. Und ich stand immer, da ich ja nur Rentner schon war, stehe ich immer früh eher auf als Erster. Madame bleibt im Bett, ich stehe auf, gehe ins Bad und dann in die Küche. Habe Kaffee gekocht und alles fertig gemacht, was zu essen und. Sie rührte sich nicht. Ich sage, na, die hat heute keine Lust. Na, dauerte etwas länger und dann bin ich in die Schlafstube. Ich sage, los, raus, jetzt wird nicht gelegen hier. Nicht. Ja. Steht bei Moses. Kennen Sie die Bibel auch? Ja. Und da steht's, ich zitiere, Und der Herr schuf Himmel und Erde. Und er schuf das Licht des Tages und das Licht der Nacht, Sonne und Mond gemeint. Und an der Feste des Himmels, hier kommt's, an der Feste des Himmels brachte er viele kleine Sternchen an. Wortwörtlich, wo ist die Feste des Himmels? Frau Steinbrecher, ja. Sie haben aber ganz schön an Ihren Haaren rumgepitzelt. Ja, ich sehe es, ich weiß. Und vor allen Dingen nicht mit der Tango-Schere, sondern mit der Schneiderschere. Sie kennen doch den Weg zu mir, oder? Ne? Ja. Oh, naja, aber wissen Sie, ich konnte erst nicht so gut laufen und es war ja auch alles immer ein bisschen jetzt. Ich wäre auch zu Ihnen gekommen, ne? Wenn Sie möchten. Ne? Ich wäre auch zu Ihnen nach Hause gekommen. Aber wenn Sie mal zu mir kommen, da machen wir ihn drauf. Da tanzen wir aber einen. Aber da zeigt ein richtiger Casanova. Da tanzen wir, bis die Bude wackelt, genau. Ne? Oh, ich habe eine schöne Wohnung, das können Sie mir glauben. Das glaube ich. Stellen wir erstmal die Uhrzeit, ne? Ja. Und dann kann die Farbe erstmal einziehen, ne? Ja. Wollen wir dann eine Schälchen Hessen trinken? Ja, ne? Wenn Sie wollen. Na? Muss ich Kaffee bezahlen? Nein, Frau Steinbrecher, bitte. Hm. Das geht doch gar nicht. Ja, wer ist das? Peter Alexander? Ja. Oh, mit mir in den Morgen kann alles. Tanze mit mir in das Glück. In deinen Armen zu träumen, ist so schön bei verliebter Musik. Das ist der Tango. Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht? Er war Mörder und hat sie nach Haus gebracht und träume nur noch von ihr. Da kann singen der Mann. Mit den jetzt immer 50 Euro verfressen. Klingt gut, hä? Fällt sie in die Musik? Mit ganz klein habe ich die von den großen Geschwistern gelernt. Das muss man erstmal machen, ne? Das hebe ich auf, das Video. Das hebe ich auf, solange wie mein Handy noch aktuell ist, ne? Wer weiß, ne? Das hebe ich immer auf. Das guckt man sich auch noch Jahre später an, ne? Wenn man sich dann erinnert an so eine Zeit, ne? Wie das war. Gibt da schon so ein, zwei Leute, ne? Wo man sagt, oh ja, die waren sehr bedeutend, ne? Und wenn man dann zuhört, ne, ich glaube, die freuen sich dann da auch darüber, ne, dass man einfach mal da ist und hinhört, ne, und sie können dann ihr Herz ausschütten. Ne. Ja, das finde ich schön. Ne. Und Haare machen wir nebenbei. Ne, das ist eben das. Ist einfach wie Hobby. Ne, und dann ne, geht alles von alleine. Ne. Schön. Scherentango. Die Friseurmeisterin Peggy Polos und ihr Seniorensalon. Feature von Johanna Fricke. Im Originalton waren zu hören Marianne Riese, Ruth Gärtner, Ursula Steinbrecher, Frau Geißler, Hans Vogel, Arthur Schulz, Juri Slatko und Peggy Polos. Herstellung und Regie Johanna Fricke und Michael Lissek. Musik Chor der Leipziger Baugenossenschaft e.V. Kann ich dich noch eine Sache fragen? Ja, frag mich. Was denkst du über den Tod? Oh, nee, das mag ich nicht. Ne? Da kriege ich Albträume. Ne? Komme ich nicht klar damit irgendwie. Da habe ich Riesenangst davor. Produktion Südwestrundfunk 2015.